das Volk. Keine Gnade für sie, habt sie alle vier. Drum sind wir hier am Warten auf den Henker. Eingesetzt. Keine Gnade für euch.